Hallo bei FSK. Ihr hört jetzt in den nächsten 2 Stunden einen kommentierten Mitschnitt aus einer Veranstaltung, die im April stattgefunden hat. Und zwar war dies die Auftaktveranstaltung zu einer Vorlesungsreihe mit dem Titel Geschichte und Kritik des Antisemitismus, Hamburger Gespräche zur Geschichtswissenschaft. Bevor ich etwas mehr erzähle zu wer da vorgetragen hat und worum es geht, lese ich nochmal den Ankündigungstext vor zu der gesamten Veranstaltungsreihe. Und zwar hat die stattgefunden, also eine findet jetzt noch statt, aber mittwochs immer im Filterturm an der Uni. Und ja, ich lese erstmal vor. Mit der Shoah hat der Antisemitismus im 20. Jahrhundert seinen destruktiven Höhepunkt erreicht. Die Umsetzung des nationalsozialistischen Vernichtungsantisemitismus war jedoch nur auf Basis systematischer Durchdringung weiter Teile der deutschen Bevölkerung mit antisemitischen Ressentiments in den Jahrzehnten davor möglich. Dass diese nach 1945 nicht verschwunden, sondern sich tradierten und heute in unerwartetem Ausmaß wieder an die Öffentlichkeit, an die Oberfläche zu treten vermögen, demonstriert die wandelbare Gestalt des antisemitischen Ressentiments. Seine Langlebigkeit legt nahe, dass es sich nicht um ein einfaches Vorurteil handelt. Die israelische Historikerin Shulamit Volkov prägte daher die Formel vom Antisemitismus als kulturellem Code. Vom religiösen Judenhass über das Phantasma rassischer und kultureller Überlegenheit bis hin zur gerecht und solidarisch sich gebenden sozialen Rebellion erweist sich das antijüdische Ressentiment als flexibel und zeitgemäß. Dass es dabei dennoch meist bestimmte Grundmuster perpetuiert, gehört zum Geheimnis seines Erfolgs. Ja, diesen Vortrag, den wir jetzt hier vorstellen werden, wurde gehalten von Dr. Klaus Holz und hat den Titel Die Gegenwart des Antisemitismus. Ja, bevor wir jetzt wirklich zum Vortrag von Klaus Holz kommen, wollten wir euch noch kurz erzählen, was sich so vor dem Vortrag, vor dem Hörsaal abgespielt hat. Da standen einige Leute der Hamburger Studienbibliothek und haben Flugblätter verteilt. Ein Flugblatt mit dem Titel Vom Elend der akademischen Antisemitismusforschung. Und in dem Flugblatt haben sie starke Kritik an Klaus Holz geübt, insbesondere an einem Text, den Klaus Holz 2002 zusammen mit 2 anderen AutorInnen in der Jungle World veröffentlicht hat. Ja, dieser Text von 2002, der heißt Schuld und Erinnerung. Den gibt es auch immer noch im Archiv von der Jungle World, den könnt ihr euch gerne durchlesen. Und in dem Text kritisieren Klaus Holz und seine MitautorInnen einige antideutsche Positionen bezüglich Israels. Ja, in dem Text, den die HSB kritisiert, sind tatsächlich einige Stellen drin, die ziemlich problematisch sind, finden wir auch. Und die HSB weist dann somit auch zu Recht in ihrem allerdings auch sehr polemischen Flugblatt auf diese Stellen hin und wollte das sozusagen den HörerInnen, die dann den Vortrag sich angehört haben, so zur Einleitung schon mal mitgeben. Dieser Text, auf den sich die HSB da bezieht, der war aber auch schon im Vorhinein öfter mal ein kontroverser Streitpunkt von Diskussionen, um den hat es schon mehrere Auseinandersetzungen gegeben. Unter anderem gab es da eine sogenannte Rezensionsschlacht auf dem Rezensionsportal hsotzkult zwischen Klaus Holz und Lars Rehnsmann. Und insofern war das so ein bisschen angespannte Stimmung am Anfang, hat dann aber den Vortrag nicht weiter beeinflusst. Mit dem Vortrag selbst, also hat es jetzt auch nicht ganz direkt zu tun gehabt. Der Vortrag selbst war auch, wie wir finden, eigentlich ziemlich gut. Und danach gab es dann noch eine Diskussion, wo auch Mitglieder der HSB nochmal solche Fragen angeschnitten haben und wo Klaus Holz dann auch an einzelnen Stellen sogar sich von seinem Text distanziert hat und an anderen Stellen dann über diese Punkte diskutiert hat. Das werden wir euch aber nachher nochmal kommentiert dann darauf hinweisen. Jetzt machen wir erst noch ein bisschen Musik und dann kommt die Einleitung von Volker Weiß zur Vorlesungsreihe und der leitet dann direkt über zum Vortrag von Klaus Holz. not a bottle of wine themselves. Amt. Nur auch ein kleines Grußwort. Der Ort der Antisemitismusforschung in den Wissenschaften ist durchaus umstritten und dass gerade im historischen Seminar der Universität Hamburg eine Veranstaltung zum Thema Geschichte und Kritik des Antisemitismus in Kooperation mit dem Evangelischen Studienwerk realisiert werden konnte, liegt sicherlich auch daran, dass der negative Höhepunkt des Antisemitismus in der Shoah zu finden ist. Und dass die Erforschung dieses deutschen Vernichtungsprojekts meistens der Geschichtswissenschaft obliegt. So konnte also diese Vortragsreihe, es ist hier eine ganze Reihe, die das Semester läuft, schließlich von Dr. Gesine Karl vom Fachbereich, Dr. Kirsten Heinsohn vom Institut für die Geschichte deutschen Juden und auch vom historischen Seminar und eben mir mit sehr tatkräftiger Unterstützung von Martin Lorenz realisiert werden. Unser Dank gilt vor allem den beiden Institutionen, nämlich dem Historischen Seminar und dem Evangelischen Studienwerk Felix, für die Unterstützung unserer Arbeit. Und dankbar sind wir den Hamburger Gesprächen zur Geschichtswissenschaft, für die Unterstützung auf der einen Seite, aber auch für die vorbehaltlose Akzeptanz eines transdisziplinären und auch transnational angelegten Projektes. Denn wie Sie sicherlich dem Programm entnommen haben, nähern wir uns dem Antisemitismus in den nächsten Wochen mit den verschiedenen Vorträgen von sehr verschiedenen Seiten, aus sehr verschiedenen Blickwinkeln. Denn Antisemitismus ist weder ein Phänomen der Vergangenheit, noch ist er auf einen Kulturraum begrenzt. Bei einem derart breit gefächerten Phänomen und Problem, denn Antisemitismus ist nicht einfach nur ein Forschungsgegenstand, sondern eben ein Problem, das für Jüdinnen und Juden mitunter tödliche Folgen haben kann. Eben bei einem derart breit gefächerten Problem ist es auch nicht verwunderlich, dass die Analyseansätze derartig unterschiedlich sein können. Und wir versuchen das eben in der breiten Anlage dieser Veranstaltungsreihe auch umzusetzen. Da es sich auch vorwiegend um ein politisches Problem handelt, verschwimmen auch häufig die Kategorien und man tut sich mit der Benennung des Phänomens Antisemitismus entsprechend schwer. Als Beispiel sei nur die häufige Praxis von Nachrichtensprechern aufgezeigt, bei der dann über Martin Hohmanns antisemitische Rede gesagt wird, sie wurde nur als antisemitisch empfunden. Jemand, der dagegen immer wieder auf begriffliche Schärfe und analytische Klarheit bedacht ist, ist der Soziologe Klaus Holz, den wir heute Abend hier begrüßen dürfen. Man könnte auch sagen, dass er als Leiter des evangelischen Studienwerks Philix und als Vorstand des Philixter Forschungsforums zu Nationalsozialismus, Antisemitismus und Rassismus eigentlich sein eigener Gastgeber und Gast in einem ist. Doch das ist nicht der Grund für seine Anwesenheit. Der Grund, warum wir Klaus Holz heute gebeten haben, die Vortragsreihe Kritik und Geschichte des Antisemitismus zu eröffnen, sind vor allem seine Schriften und Verdienste, die er sich damit in der Antisemitismusforschung erworben hat. Sie werden eventuell in der Presse gelesen haben, dass dieses Frühjahr in Bielefeld von Klaus Holz in Zusammenarbeit mit Klaus-Michael Bogdahl und Matthias Lorenz eine international besuchte Tagung zum literarischen Antisemitismus veranstaltet wurde. Und von seinen unzähligen Publikationen in diesem Fach Antisemitismusforschung möchte ich nur zwei erwähnen. Das eine ist die 2001 in der Hamburger Edition vorgelegte Habilitationsschrift »Nationaler Antisemitismus als Wissenssoziologie einer Weltanschauung« und die Gegenwart des Antisemitismus, ein Einführungsbändchen könnte man sagen, das 2005 im gleichen Verlag erschienen ist. Während es im ersten Buch, im nationalen Antisemitismus, vor allem um die Strukturen nationaler Konstitution gegen die Juden im 19. und 20. Jahrhundert in Deutschland, Österreich und teilweise auch Frankreich geht, widmet sich das zweite Bändchen den gegenwärtigen Erscheinungsformen von Antisemitismus und der Untertitel benennt auch gleich diese als islamistische, demokratische und antizionistische Judenfeindschaft und zeigt eben damit wieder auf, wie breit gefächert das Problem heute ist. Im Zentrum beider Arbeiten steht die spezifische Semantik des Antisemitismus, also die Frage, wie sich die Judenfeindschaft strukturell herstellt, als antisemitisches Sinngebilde in der politischen und in der sozialen Kommunikation. Und an dieser Stelle noch ein letztes Stichwort, mit dem der Name Klaus Holz auch in Verbindung steht. Das ist die Theorie des Dritten in der Antisemitismusforschung, also ein Analyseansatz eben solch einer antisemitischen semantischen Struktur. Aber ich denke, es ist jetzt Zeit, dem Referenten selber das Wort zu überlassen. Und Klaus, ich freue mich auf deinen Vortrag. Die Veranstaltung wird übrigens vom Freien Senderkombinat heute aufgezeichnet, deswegen das Mikrofon hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke zunächst dir, Volker, Ihnen, Frau Heinsohn, für die sehr freundliche Begrüßung. Und Volker, du hast nicht ganz recht, ich sehe mich ja keineswegs als Mitveranstalter, auch wenn das Studienwerk ein klein wenig Geld beigegeben hat, damit das Ganze hier finanziert werden kann. Vielmehr aber an Arbeit hatte ich überhaupt gar keine damit. Vielmehr hast du und Matthias Lorenz fürs Studienwerk das getan. Ich freue mich sehr über die Einladung, weil das die Gelegenheit gibt, Ihnen einige Überlegungen zum Antisemitismus, insbesondere zu seiner gegenwärtigen Gestalt, hier vorzutragen und zur Diskussion zu stellen. Wir hatten vor wenigen Jahren, das ist inzwischen abgeebbt, eine, naja, eher publizistische, würde ich sagen, Diskussion unter der Leitfrage, gibt es oder es gibt einen neuen Antisemitismus, wie zu erwarten war bei solchen Moden, ist das abgeklungen. Die Bücher sind weitgehend auch vergessen, die das im Titel führten. Ich selber vertrete nach wie vor selbstverständlich die Meinung, dass wir es in den letzten Jahren nicht mit einem neuartigen Antisemitismus zu tun hatten. Natürlich gibt es Verschiebungen, Veränderungen, Modifikationen, selbstverständlich, die gab es immer in der Geschichte des Antisemitismus. Aber von einer neuartigen Form des Antisemitismus zu sprechen, scheint mir falsch zu sein. Stattdessen würde ich allgemein die Entwicklung der letzten 10 bis 15 Jahre darin sehen, dass die hergebrachten semantischen Strukturen des Antisemitismus an die veränderte weltgeschichtliche Lage angepasst werden. Die antisemitische Semantik wird angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen seit 1989 aktualisiert. Der Mauerfall und die Auflösung der Sowjetunion bedeutete das Ende der bipolaren Nachkriegsordnung. Die politischen, ökonomischen und militärischen Konsequenzen dieser Zäsur stellen hergebrachte Identitäten, Selbst-, Freund- und Fremdbilder in Frage. Der Anti-Amerikanismus scheint so begründet wie noch nie zu sein. Das antikommunistische Feindbild hat ausgedient, während der Islamismus zum Hauptfeind emporstieg. Im Zuge dieses Umbruches wurde der Antisemitismus neu justiert. Das gilt generell für den Antisemitismus in Europa, sowohl für die Mehrheitsgesellschaft wie für die muslimischen Einwanderer. Ein fundamentaler Umbau des Antisemitismus aber war und ist nicht notwendig, damit er seine zentrale Funktion in der seit 1989 und seit dem 11. September veränderten Welt erfüllen kann. Und seine zentrale Funktion in einem Satz sehe ich darin, dass er eine Weltdeutung und eine Identitätsstiftung ist. Zusammengefasst würde ich beides als Weltanschauung bezeichnen. Eben eine Weltdeutung, in der im Prinzip jeder einzelnen Person, eben auch dem jeweiligen Sprecher, mir, ein identitätsstiftender Ort zugewiesen wird. Die zentrale Funktion des Antisemitismus ist eine weltanschauliche. Neu scheint mir vielmehr zu sein, in der jüngeren Entwicklung, dass sich die unterschiedlichsten antisemitischen Gruppen in ihrer Weltanschauung angleichen. Nach dem Nationalsozialismus hatte sich der Antisemitismus in verschiedene Spielarten separiert, die wenig Verknüpfungen und Übergänge zuließen. Das gilt insbesondere für den stalinistischen Antizionismus in Ost und West, für den islamistischen Antisemitismus im arabischen Raum, für den auf die Vergangenheitsbewältigung konzentrierten Antisemitismus in Deutschland, auch in Europa, und generell natürlich nicht zu vergessen für den Rechtsextremismus. Gegenwärtig ist festzustellen, dass sich diese Spielarten annähern. Möglich aber ist dieser Veränderungsprozess nicht, weil sich die semantischen Muster veränderten, sondern weil deren semantisches Potenzial verstärkt genutzt, aktualisiert und angeglichen wird. Die gegenwärtig dominante Gestalt des Antisemitismus ist ein antisemitischer Antizionismus, der die Shoah relativiert. Wenn man sich überhaupt bereit findet, das ist natürlich immer steil, in einem Satz eine These über so ein komplexes Phänomen wie den Antisemitismus aufzustellen, dann würde ich es eben in diesem Satz versuchen. Die Kerngestalt, wenn man hinreichend auch generalisiert und abstrahiert, die Kerngestalt der jüngeren Tendenz im Antisemitismus scheint mir zu sein, dass auf einen antisemitischen Antizionismus hinausläuft, der die Shoah relativiert. Das sind die zwei Bestimmungen, die mir im Zentrum stehen. Und natürlich ist damit meine These formuliert und ich werde sie jetzt im Einzelnen weiter ausformulieren. Vorweg, damit Sie den Überblick hoffentlich nicht verlieren, will ich beides kurz charakterisieren. Vorab, antisemitischer Antizionismus meint, dass die Judenfeindschaft, der Antisemitismus stark geknüpft wird an eine Feindschaft gegen Israel und Israel auch als Beleg etwa, als Begründung dafür angeführt wird, als Scheinbeleg selbstverständlich angeführt wird. Und dass damit, und daran steckt wieder das Weltanschauliche, dass mit der Thematisierung des Nahostkonfliktes im Antisemitismus eben eine gewisse weltanschauliche Öffnung stattfindet. Der Nahostkonflikt ist immerhin einer der Kernkonflikte zwischen Ost und West, Morgenland, Abendland, Christentum, Islam, wie immer man das nennt, Orient, Okzident. Und da eine Tendenz zumindest, bin vorsichtig, drinsteckt. Das ist das eine Bestimmungsmoment. Das zweite Bestimmungsmoment, Shoah relativieren. Das geht in ganz unterschiedlichen Formen. Zentral war jetzt die ganze Zeit, und ist ja auch wieder aktuell, Dresden, die Vertriebenen, dergleichen mehr. Also ein Aufrechnen des von Deutschen erlittenen Leides, sei es tatsächlich erlittenes Leid oder auch vermeintliches, beides ist ja denkbar. Ein Aufrechnen mit dem den Juden zugefügten Leid und dem Mord an den Juden. Das ist in der Kernform eine Verkehrung von Tätern und Opfern, eben zur Entlastung von historischer Verantwortung, zur Relativierung deutscher Schuld an der Judenvernichtung. Und beides kombiniert scheinen mir die beiden Kernbereiche zu sein, die gegenwärtig im Antisemitismus existieren. Ich will diese These in drei ganz unterschiedlichen Teilen weiter ausführen. Ich werde zunächst in meinem längsten und Hauptteil meinen Begriff des Antisemitismus charakterisieren. Werde dann zweitens, viel zu knapp, aber das geht in der Zeit nicht anders, über Antizionismus einige Bemerkungen über Antizionismus machen und das Ganze schließlich hoffentlich in einer Schlussbemerkung nochmal zusammenführen. Zum ersten Teil, Begriff des Antisemitismus könnte man ihn nennen. Ich will zugleich in diesem Teil die Frage mitbeantworten, was denn eigentlich den islamistischen Antisemitismus ebenfalls kennzeichnet. Ich glaube, dass das geht, weil meine Kernthese die ist, dass sich der islamistische Antisemitismus in seiner weltanschaulichen, in seinen weltanschaulichen Mustern im Wesentlichen gerade nicht vom europäischen, sei es säkular, christlich oder sonst was, gerade nicht vom europäischen unterscheidet. Wäre hier mehr Zeit, würde ich Ihnen gerne einen Abriss der Geschichte des islamistischen Antisemitismus vortragen. Daran kann man sehr schön sehen, dass der Antisemitismus im arabischen Raum schlicht ein Import zunächst aus dem europäischen ist. Import ist ganz wörtlich gemeint. Es werden die einschlägigen Schriften, die Protokolle der Weisen von Zion, Mein Kampf und ähnliches mehr ab den 20er Jahren ins Arabische übersetzt, beziehungsweise in den Kolonialsprachen, also Englisch-Französisch, rezipiert, weiterverbreitet und ähnliches mehr, mit zum Teil dann in den späteren Jahren gigantischen Auflagen, also in der jüngeren Geschichte. In dieser frühen Phase ist das weitestgehend noch gar nicht islamistisch, das schließt übrigens den berühmten Mufti ein, den Großmufti von Jerusalem. Der Islamismus spielt erst in der jüngeren Geschichte eine bedeutende Rolle. Zunächst handelt es sich dort um eine eher panarabische oder nationalistische Aufnahme. Also kurz, der Antisemitismus im arabischen Raum ist ein Import des europäischen. Ich werde deshalb im Folgenden versuchen, vier meines Erachtens zentrale Merkmale des modernen Antisemitismus darzulegen und das eben auch anhand islamistischer Quellen, sodass man beides hoffentlich sehen kann. Ich verwende zwei besonders bedeutsame islamistische Quellen, nämlich die Charta der Hamas von 1988, die bis heute nicht revidiert wurde. Und einer der sicher der Bedingungen ist, solange die Hamas das vertritt, wird es eine Verständigung mit Israel, mit der Hamas nicht geben können. Und die zweite Quelle stammt von einem hier wahrscheinlich in der Regel unbekannten Mann namens Said Qutb. Said Qutb, dessen Schriften sie nicht, wie hier zum Beispiel von einem Hamburger Historiker behauptet wird, der nicht im Seminar hier arbeitet, der Universität, ist eher ein Hobbyhistoriker, massenhaft verbreitet sind, aber hat eine klassische Funktion in der Entstehungsgeschichte des Islamismus, nämlich Said Qutbs Schrift gegen die Juden aus den 50er Jahren. Said Qutb war einer der Vordenker der ägyptischen Muslimbrüder und wurde dann eben deshalb auch von Nasser, unter Nasser inhaftiert und 1966 deshalb hingerichtet. Thank you. Eben haben wir gerade die Einleitung von Klaus Holz gehört, in dem er versucht hat, den gegenwärtigen Antisemitismus zu charakterisieren, und zwar als einen antisemitischen Antizionismus, der die Shoah relativiert. Und nun gehen wir über zum Hauptteil, den Klaus Holz nochmal untergliedert hat, indem er vier Merkmale des gegenwärtigen Antisemitismus versucht. Das erste dieser Merkmale ist die antimoderne Klage gegen die moderne Gesellschaft. Das zweite Merkmal ist der Vorwurf der weltweiten Macht der Juden über die Medien, das Geld und die Presse. Und als drittes Merkmal das Prinzip des Dritten, in dem die Juden das Gegenprinzip darstellen. Das heißt also, dass sie quasi als Gefahr für die binäre Identitätskonstruktion angesehen werden. Und zuletzt geht Klaus Holz nochmal darauf ein, dass zwar nicht primär, aber zumindest sekundär es doch bedeutsam ist, den Antisemitismus zu untersuchen, auf welche Art und Weise die Juden oder auf welche Kategorie die Juden als Bedrohung angesehen werden, je nach rassischen, religiösen oder nationalen Kategorien. Ich habe gesagt, vier Merkmale. Zum ersten Merkmal, ich habe es überschrieben mit der Formulierung, antimoderne Klage gegen die Gesellschaft. Jeder Antisemitismus erhebt eine umfassende Klage gegen die moderne Gesellschaft und gegen die Zerstörung der angeblich traditionellen, harmonischen und authentischen Lebensformen. Dabei werden die Juden insbesondere für den Materialismus, die Geldwirtschaft und eine amoralische Verrohung verantwortlich gemacht. In den Worten von Said Qutb aus den 50er Jahren, ich zitiere, hinter der Doktrin des atheistischen Materialismus steckte ein Jude. Hinter der Doktrin der animalistischen Sexualität steckte ein Jude und hinter der Zerstörung der Familie und der Erschütterung der geheiligten Beziehungen in der Gesellschaft steckte ebenfalls ein Jude. Qutb meinte damit Karl Marx, Sigmund Freud und Emil Durkheim, deren Lehren angeblich die religiösen, ökonomischen, sexuellen und familialen Grundlagen der islamischen Lebensgemeinschaft zerstören. Solche antimodernen Klagen können je nach zeitlichem Kontext auf eine Vielzahl von Themen ausgeweitet werden. So können zum Beispiel die abstrakte Kunst, die Frauenemanzipation und das großstädtische Leben für die Moderne stehen, denen eine in der Volksseele verwurzelte Kunst, die patriarchale Familie und die dörfliche Gemeinschaft entgegengestellt werden. Demgemäß zerrüttet die Moderne oder die Globalisierung eine organisch gewachsene, eben authentische, unsere Lebensform. Tatsächlich handelt es sich dabei um moderne Erfindungen einer vormodernen, heilen Welt. Der Antimodernismus ist eine moderne Ideologie, vor der Moderne macht Antimodernismus überhaupt keinen Sinn, ist eine moderne Ideologie, die eine Vergangenheit als Gegenbild zur Gegenwart erträumt. Dies gilt auch für den Islamismus. Er erfindet ein vergangenes goldenes Zeitalter, etwa das Kalifat, das er der korrupten, gottlosen Gegenwart entgegensetzt. Die Moderne, von Geld über Presse bis zu Sexualmoral und Kunst, wird im Antisemitismus als Phänomen verstanden, hinter dem die Juden stecken und durch die sie unsere angeblich traditionelle Lebensweise zerrütten. In der antimodernen Klage treffen sich Antisemitismus und Islamismus. Dementsprechend macht Qutb eine antagonistische jüdische Macht für den Niedergang der islamischen Welt im Allgemeinen und für die Modernisierungsprozesse, denen Ägypten unter Nasser ausgesetzt war, im Besonderen verantwortlich. Damit bin ich schon beim zweiten Merkmal des modernen Antisemitismus, der angeblichen jüdischen Macht. Genauer, im Antisemitismus personifizieren die Juden die zentralen modernen Machtmittel und die Medien der modernen Gesellschaft. Sie verkörpern das Geld, die Börse, das Finanzkapital, die Presse. Dadurch verfügen die Juden angeblich über eine weltumspannende Macht, durch die sie alle Völker, Religionen und Kulturen bedrohen. Dieses Phantasma der jüdischen Macht führt im Antisemitismus dazu, jedes nur erdenkliche, das verwerflich beurteilte historische Ereignis den Juden zur Last zu legen. Entscheidend hierfür ist die Personifikation von Macht. Denn dadurch erscheinen ein historisches Ereignis oder der soziale Wandel generell, die Globalisierung oder dergleichen, als eine absichtsvolle, geplante Tat, für die ein Täter namhaft und verantwortlich zu machen ist. Aus anonymen, sozialstrukturellen, tatsächlich schwer zu verstehenden Prozessen werden Verschwörungen, die Täter im Verborgenen anzetteln. Die Hamas etwa erklärt, dass die Juden durch ihren Reichtum in der Lage sind, die Weltmedien zu beherrschen und, ich zitiere wörtlich, Revolutionen in verschiedenen Teilen der Welt anzustacheln. Sie steckten, so die Hamas, hinter der französischen Revolution und hinter den kommunistischen Revolutionen, ebenso hinter dem Ersten Weltkrieg und erneut wörtlich, um das islamische Kalifat auszulöschen. Sie standen auch hinter dem Zweiten Weltkrieg, in dem sie immensen Nutzen aus dem Handel mit Kriegsgütern zogen und die Etablierung ihres Staates vorbereiteten. Zitat Ende. Man hört hier schon deutlich was anklingen, auf was ich nachher nochmal eingehen werde. Die Juden steckten hinter dem Zweiten Weltkrieg, um die Etablierung des Staates Israel vorzubereiten. Also sind die Juden auch am NS, mithin am Holocaust, selber schuld und verbanden damit einen Zweck, nämlich Israel zu gründen. Diese Macht- und verschwörungstheoretische Rhetorik entnehmen die Islamisten der Hamas offensichtlich nicht dem Koran, sondern den Grundtexten des europäischen Antisemitismus. Ich zitiere nochmal: Ihre Machenschaften, die der Juden, wurden in den Protokollen der Weisen von Zion geplant und ihr gegenwärtiges Verhalten ist der beste Beweis für das, was dort gesagt wurde. Zitat Ende. Bei den Protokollen der Weisen von Zion handelt es sich um den wohl einflussreichsten antisemitischen Text im 20. Jahrhundert überhaupt, der im Umfeld der zaristischen Geheimpolizei fabriziert wurde und seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in riesiger Zahl weltweit in nahezu allen Sprachen vertrieben wird. Denn die Protokolle der Weisen von Zion bringen diesen Grundzug auf den Punkt. Eine angebliche jüdische Geheimregierung, die Weisen von Zion, 300 Personen, plant in ihren Sitzungen, die da eben protokolliert werden angeblich, plant in ihren Sitzungen die nächsten Schritte auf dem Weg zur Weltherrschaft und zur Unterwerfung aller Völker. Und das muss man sich noch mal einen Moment deutlich machen, ich habe es ja wörtlich zitiert, die Hamas zitiert in ihrer Charta, genau das, was ich gerade vorgelesen habe, ausdrücklich die Protokolle der Weisen von Zion, ein offensichtlich antisemitischer Verschwörungstext, und verwendet ihn als Beleg. Das ist auch sonst über weite Teile des Textes ganz offensichtlich, wie stark dieser Text Pate stand für die Charta der Hamas. Da hilft alles religiöse Primbamborium, das da drin natürlich auch steckt, nichts. Die entscheidende Quelle für den Antisemitismus in der Charta, und auch noch ausdrücklich genannt, sind die Protokolle und ganz sicherlich nicht der Koran. Hieraus ergibt sich ein drittes, nicht minder wesentliches und generelles Merkmal. Das hat auch die Überschrift der dritte, Volker Weiß hat schon darauf angespielt. Das kann ich Ihnen nicht ersparen, das Argument. Der Antisemitismus hat eine dreigliedrige Struktur. Erstens gibt es die jeweilige Wir-Gruppe, also zum Beispiel die Muslime oder die Deutschen. Im Antisemitismus sind die Wir-Gruppen immer partikulare Gruppen, die in aller Regel als Volk, Rasse und oder Religionsgemeinschaft konzipiert werden. Solche partikularen Gruppen sind notwendigerweise nicht singulär. Völker, Rassen, Religion gibt es nur im Plural. Dem deutschen Volk steht zweitens das Französische gegenüber, den Ariern, die Slawen, den Muslimen, die Christen und so fort. In solchen Gegensatzpaaren werden zeitgenössische Feindschaften und Konkurrenzen festgehalten, wie sie unter anderem für den Nationalismus typisch sind. Mit dem Antisemitismus aber kommt etwas Drittes hinzu. Die Juden werden gerade nicht in der gleichen Weise wie an der zweiten Stelle die Franzosen, die Slawen, die Christen oder wer auch immer als anderes Volk, als andere Rasse, andere Religion konzipiert, sondern als Träger einer weltumspannenden, verborgenen Macht, die nicht nur die Weltherrschaft anstrebt, sondern die Unterschiede zwischen allen Völkern, Rassen und Religionen zersetzen will. Man kann sich dieses Grundmuster des Dritten eigentlich sehr leicht, ich kann mir immer ziemlich sehr leicht vergegenwärtigen, durch ein kleines Bild. Ich male Ihnen das mal an. Ich nehme der Einfachheit halber die nationalen Kategorien, man kann es aber beliebig durchspielen. Also die erste Stelle, ich nehme die Deutschen als Wir-Gruppe. Die unterscheiden sich, klassisch wäre Franzosen. Man kann aber auch was anderes einschreiben. Es ist das Argument, dass diese Struktur, da auf dieser Ebene sozusagen hätten sie das, was man so Ausländerfeindlichkeit, Xenophobie, nationale Konkurrenz etc. etc. wäre auf dieser Ebene. Man kann es jetzt durchspielen, ich kann hier auch Arier und das Slaven hinschreiben oder Weiße und Schwarze etc. Man kann es mit unterschiedlichen durchspielen, kommt immer auf die gleiche, man kommt zunächst auf die Logik dieser Figur an. Das Entscheidende, und deswegen hat Volker Weiß, glaube ich, auch darauf angespielt, deswegen muss ich es jetzt auch zu erklären versuchen, weil das meines Erachtens ein Schlüssel zum Antisemitismus ist. Wenn man den Punkt ignoriert, wird man mit dem Antisemitismus meines Erachtens nicht klarkommen, analytisch. Weil darin der zentrale Unterschied steckt, warum der Antisemitismus nicht einfach eine Spielart von Xenophobien ist, sondern auf einer Ebene liegt mit dem, was man sonst so an Feindschaften gegen andere Gruppen, wen auch immer hat. Im Antisemitismus, nehmen wir alles, ein deutscher Text, ein deutscher Autor, ein deutscher Antisemitismus in dem Beispiel, werden die Juden als Fremdgruppe nicht analog zu den Franzosen als Fremdgruppe konstruiert, sondern die eigentliche Logik dieser Figur ist, die Juden als Dritte zu dieser Unterscheidung. Dritter zu dieser Unterscheidung. Die Logik ist zunächst, kann man sich auch leicht vergegenwärtigen, Dritte gibt es nur, wenn es eine binäre Unterscheidung gibt. Sonst gibt es keinen Dritten. Der Dritte ist immer bezogen auf eine binäre Unterscheidung, sonst gibt es ihn nicht. Und er markiert die Position, die sozusagen hier nicht untergebracht werden kann, die diese Ordnung, diese Unterscheidung, diese Ordnung bedroht. Wenn Sie sich vorstellen, das sei die nationale Ordnung der Welt, wir als Volk, alle anderen Völker, dann sind die Juden die nicht ein anderes normales Volk sind, sondern die diese Ordnung der Welt bedrohen, alles zersetzen würden, wenn sie denn schlussendlich die Weltherrschaft hätten. Dann gäbe es uns und die nicht mehr. Dieser Figur des Dritten entsprechend verkörpern die Juden den Internationalismus und werden sowohl, ich zitiere die Hamas, vom kapitalistischen Westen als auch vom kommunistischen Osten unterstützt. Sie regten die Errichtung der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrates an, alles noch Zitat Hamas, um die Welt mit Hilfe ihrer Mittelsmänner zu beherrschen. Zitat Ende. Letztlich ist das Ziel der jüdischen Bestrebungen, alle unsere partikularen Identitäten aufzulösen. Der Jude als Dritter transzendiert, bedroht und zersetzt die binäre Unterscheidung zwischen uns und den anderen, dank derer die partikularen Gruppenidentitäten konstruiert werden. Ich muss ja auch einen Moment klar machen. Das hier, die deutsche Nation, gibt es nur dank des Strichs. Ohne Unterscheidung keine Identität. Und deshalb ist die Bedrohung der Unterscheidung die Auflösung jeder Identität auf beiden Seiten. Und es ist zunächst mal egal, wie die Identität sozusagen semantisch konkret aussieht. Also ist sie national, ist sie rassistisch oder religiös. Ich kann hier auch Abendland, Morgenland reinschreiben. Kommt genau das Gleiche raus. Deshalb ist vielleicht so ein Satz, der für mich das sehr, sehr auf den Punkt bringt. Von Edouard Drumont, französischer Antisemit, sehr bedeutsam, 1886. Er schrieb unter anderem eben den Satz, der Jude ist von einem unerbittlichen Universalismus. Da steckt das für mich sehr, ja, kürzer kann man es nicht sagen. Universalismus, klar, Strich muss weg, alles auflösen und unerbittlich, eben gegen alles Partikulare. Konkret hat Drumont in seiner Zeit, 1886, vor allem die französische Revolution, die Aufklärung, den Liberalismus und den Kapitalismus verstanden. Alles das Entwicklungen, die angeblich bei Drumont in Frankreich die seit alters her bestehenden Traditionen, Sitten und Wirtschaftsweisen zersetzen würden. Aber Drumont fügt hinzu, und zwar schon im Vorwort und dann im Text immer wieder, auch der Deutschen. Der Franzose Drumont in seinem antisemitischen Buch sieht sehr wohl, dass der Jude, den er sich vorstellt, die Deutschen und die französische Nation zersetzen wolle und zersetzen würde. Umgekehrt, sein deutscher Zeitgenosse Stöcker ergänzte dann in dieser Liste die Sozialdemokratie, etwas später kam der Kommunismus und der Amerikanismus eben hinzu, als Konkretionen dieser Figur des Dritten. Alle diese Ismen stehen in politischer, ökonomischer und kultureller Hinsicht für eine dynamische, sich permanent verändernde Moderne, die wie das Geld oder McDonald's nicht an dieser oder jener Grenze Halt macht. In der antisemitischen Weltanschauung findet man regelmäßig nicht nur die Sorge um die eigene Wir-Gruppe. Vielmehr wird auch anderen Völkern, Rassen und Religionen bescheinigt, vom Juden bedroht zu sein. In der Charta der Hamas heißt es dementsprechend, dass die Juden die kommunistische Revolution gegen die Russen gemacht hätten und überdies aufgrund ihres Reichtums in der Lage waren, ich zitiere nochmal wörtlich, die Macht über die imperialistischen Länder zu gewinnen und diese zu veranlassen, viele Länder zu kolonialisieren. Heißt im Klartext, in den USA stecken eigentlich die Juden. Die Juden sind nur Mittelsmänner, sind nur Werkzeuge der Juden. Die Juden bedienen sich dieser Großmacht gegen uns. Das ist gar nicht der eigentliche Konflikt. Die sind instrumentalisiert, die USA. Zudem, so weiter paraphrasiert an der Stelle bei der Charta der Hamas, könnte der Rest der Welt davon ausgehen, dass nach der zionistischen Eroberung des gesamten arabischen Raumes der Jude sich andere Weltgegenden unterwerfen werde. Entsprechend müsse der Kampf gegen den, wörtliches Zitat Hamas, Weltzionismus, bei Hitler hieß es internationaler Jude, meint dasselbe, weltweit geführt werden. Daraus ergibt sich eine verblüffende und ich meine theoretisch weitreichende Konsequenz. Da der Jude in die Position des Dritten gerückt wird, ist der moderne Antisemitismus genuin, transnational, transrassisch bzw. transreligiös, je nachdem, welche Semantik ich habe, und im gleichen Atemzug und aus dem gleichen Grund heraus national, rassisch bzw. religiös. Dieses vermeintliche Paradox hat zu großen Verwirrungen und Ungereimtheiten in geläufigen Antisemitismus-Theorien geführt, weil häufig der eine gegen den anderen Aspekt ausgespielt wurde, anstatt ihre konstitutive Zusammengehörigkeit zu begreifen. Der Antisemitismus ist national, rassistisch bzw. religiös, je nachdem, wie er die eigene Wir-Gruppe definiert. Er ist transnational, transrassisch, transreligiös, weil er die Juden als Weltfeind imaginiert, beides zusammen aber bedeutet, die Welt aus Sicht der eigenen Wir-Gruppe zu beschreiben, also von einer Mehrzahl an Völkern, Rassen und Religionen auszugehen und diese Ordnung der Welt, die eigentlich eine gute Ordnung wäre, und diese Ordnung der Welt und nicht nur die Existenz der eigenen Gruppe im Juden bedroht zu sehen. Kommt zum vierten. Ich habe bislang so getan, als wäre es kein bedeutsamer Unterschied, ob der Antisemitismus mit einem nationalistischen, rassistischen oder religiösen Selbstbild verbunden ist. Der Unterschied ist bedeutsam, gleichwohl nur sekundär. Ich hoffe, trotz der gebotenen Kürze deutlich gemacht zu haben, dass weite Teile der antisemitischen Weltanschauung nur geringe Modifikationen erfordern, sollen die Selbstbilder etwa von nationalen auf religiöse Semantiken umgestellt werden. Der Grund hierfür ist schlicht, dass der Antisemitismus ein umfassendes Zerrbild einer Gesellschaftstheorie anbietet, eben eine Weltanschauung ist, dass die Modernisierung von der Ökonomie über die Familie bis zur Kunst beklagt und das jüdische Machenschaften erklärt. Insofern sind diese Zerrbilder nahezu unabhängig von der nationalen bzw. religiösen Definition der Selbstbilder. Das gilt zum Beispiel für weite Teile der Charta der Hamas, die offensichtlich von den Protokollen der Weisen von Zion, einem säkularen Text, inspiriert sind und diesen auch ausdrücklich nennen. Das ist übrigens typisch für alle einschlägigen antisemitischen Texte. Ich mache da vielleicht noch ein zentrales Beispiel. Dass Hitler Rassist war, wird wohl niemand bestreiten. Das ist ganz offensichtlich auch richtig. Wer Mein Kampf liest, wird feststellen, dass dort der Nationalismus eine überaus riesengroße Rolle spielt. Also zu sagen, Mein Kampf sei nur rassistisch, ist ebenfalls ganz sicher falsch. Also auch da wäre ein Beispiel, dass ganz weite Teile solcher Texte sich nicht einfach jetzt national, rassistisch oder religiös eben zuordnen lassen. Und das gilt eben auch für weite Teile der Charta der Hamas. Sicher auch ein religiöser Text, aber sicherlich eben nicht nur ein religiöser Text. Wo die bloße Lektüre eigentlich ausreicht, um sich davon Eindruck zu verschaffen, dass das so ist. Etwa bei Hitlers Mein Kampf, zentrales Kapitel, die Nationalisierung der Massen etwa. Ganz zentrales Kapitel in Mein Kampf, das heißt schon so. Auch die Partei hatte ja einen Namen. Zurück zu Hamas und zum Islamismus. Hinzu eben kommt, dass im islamistischen Antisemitismus Religion und Nation nicht in jedem Einzelfall, aber in der Regel verbunden werden. So bezeichnet sich die Hamas, zitiere, als Flügel der weltweiten Organisation der Muslimbrüder, fügt aber hinzu, die Hamas ist eine eigenständige palästinensische Bewegung, die dafür kämpft, dass das Banner Allahs über jeden Zentimeter von Palästina aufgepflanzt wird. Weiter heißt es, irgendeinen Teil Palästinas aufzugeben, bedeutet, einem Teil der Religion abzuschwören. Der Nationalismus der Hamas ist Teil ihres Glaubens. Der Nationalismus, so sagt die Hamas selbst in der Charta, sagen, unser Nationalismus ist Teil unseres Glaubens. Der Nationalismus der Hamas ist Teil ihres Glaubens. Viel deutlicher kann man eine Verschränkung von der nationalen und religiösen Kategorie schlecht formulieren. Die Hamas ordnet sich also einerseits in eine globale islamistische Widerstandsbewegung ein, beansprucht aber als palästinensisch-islamische Widerstandsbewegung zugleich die Hoheit über ein bestimmtes Territorium. Palästina, das Land, der Boden, wird zu etwas Heiligem erklärt, typisch übrigens für radikale Spielarten des Nationalismus. So spricht die Hamas von, ich zitiere nochmal, drei Kreisen, dem palästinensischen, dem arabischen und dem islamischen. Jeder dieser Kreise muss seine Rolle im Kampf gegen den Zionismus spielen und hat Pflichten zu erfüllen. Es wäre ein riesiger Fehler und ein entsetzlicher Akt der Ignoranz, irgendeinen dieser drei Kreise zu missachten. Bevor ich diesen Teil schließe, will ich noch hinzufügen, dass, ich habe es mit dem Beispiel Hitler schon angedeutet, dass typisch für antisemitische Quellen ist, wir können nachher vielleicht noch über ein paar diskutieren, man kann eigentlich beliebige Beispiele machen, dass die jeweilige sozusagen, Definition, wer das Wir ist, sich gerade nicht an so einer sozusagen, wieder Schublade orientiert, als wären es messerscharf getrennte Kategorien, eine nationale im Sinne von national-säkular, eine christliche etwa oder eine religiöse oder islamische Ebene, eben eine religiöse und eine rassistische. Viel, viel typischer für antisemitische Quellen ist, dass unterschiedliche solche Definitionen verschränkt werden. Und die lassen sich wunderbar kombinieren. Also etwa im Beispiel der Hamas. Man kann sich ja mühelos als Palästinenser verstehen, als Araber und als Muslim. Das schließt sich ja gerade nicht aus. Das sind die drei Kreise, eben wie Zwiebelringe einer Identität. Und man kann allen drei Zwiebelringen genau dieses Spiel spielen. Ich kann das machen mit Palästinenser, ich kann das machen mit Araber und ich kann das machen, was fehlt mir, mit Muslim. Hab jeweils meinen Gegensatz dazu. Was auch immer, die Ägypter, im Fall von Palästinensisch oder die Saudis oder wen auch immer und so fort. Und ordne die aber insgesamt so ein und konstruiere jeweils den Juden als Feind der Palästinenser, des Islams und der Araber. Und immer in der gleichen Logik, deswegen wunderbar integrierbar und sich gerade nicht ausschließen. Deswegen scheint mir die leider gängliche Rede in der Antisemitismusforschung, dass man so leicht nicht sagt, ja, es gibt einen rassistischen Antisemitismus, dann gibt es einen christlichen Antisemitismus, dann gibt es noch einen islamistischen. Also wären das sauber trennbare Kategorien. Das wird meines Erachtens der Quellenlage, der zentralen Quellenlage, definitiv nicht gerecht. Und Hitlers Mein Kampf ist zentral, Drumont ist zentral, die Charta der Hamas ist zweifellos auch ein zentraler Text.